Kundgabe 2283. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.03.1942. Vaterworte. Himmlische Wonnen. Innerer Friede wird euch beschieden sein, die ihr meinen Willen zu erfüllen trachtet. Es wird euch kein Leid und keine Sorge drücken. Ihr werdet in lieblicher Gegend himmlische Wonnen genießen, für die euch auf Erden noch jegliches Verständnis mangelt. Denn ihr fasset es nicht, was ich denen bereitet habe, die mich lieben. Ihnen schenke ich meine Liebe, und das bedeutet für sie den wonnevollsten Zustand. Es bedeutet meine Liebe, Erfüllung aller Wünsche und ein Leben in Kraft und Herrlichkeit. Und diesen glückseligen Zustand möchte ich allen meinen Geschöpfen bieten. Ich möchte sie alle in das Land des Friedens geleiten und sie teilnehmen lassen an der Herrlichkeit des ewigen Lebens. Ich möchte sie der Welt entziehen und dem geistigen Reich zuführen, auf dass sie die irdischen Nöte vergessen und in der ewigen Glückseligkeit aufgehen. Denn meine Liebe umfasset alle meine Geschöpfe, desto inniger, je mehr sie nach mir Verlangen tragen und mir ihren Willen opfern. Denn diese werden sich meinen Willen zu eigen machen und mir fortan dienen. Amen.